Ach, ach!« Und damit weinte er heftiger, daß ihm die hellen Tränen über die Backen liefen. Ich versuchte ihn über den Verlust dieses wackeren Prinzen des längst vergangenen Jahrhunderts möglichst zu trösten, aber es war vergebens. Der Dr. Green hatte indessen eine große Lichtschere ergriffen und fuhr damit unaufhörlich gegen das offene Fenster. Er hatte nichts Geringeres im Sinn, als den Mond zu putzen, der hell hineinschien. Ewson sprang und schrie, als wäre er besessen von 1000 Teufeln, bis endlich der Hausknecht, des hellen Mondscheins unerachtet, mit einer großen Laterne in das Zimmer trat und laut rief: »Da bin ich, meine Herren, nun kann's fortgehen.« Der Doktor stellte sich dicht vor ihn hin und sprach, ihm die Dampfwolken ins Gesicht blasend: »Willkommen, Freund! Bist du das Gwenz, der Mondschein trägt und Hund und Dornbusch? Ich habe dich geputzt, Halunke, darum scheinst du hell. Gut Nacht, denn. Viel des schnöden Safts habe ich getrunken. Gut Nacht, mein werter Wirt. Gut Nacht, mein Pylades.« Ewson schwur, dass kein Mensch zu Hause gehen sollte, ohne den Hals zu brechen, aber niemand achtete darauf. Vielmehr nahm der Hausknecht den Doktor unter den Ändern Arm, und so wackelten sie über die Straße fort nach dem Amtshause. Mit Mühe brachten wir den närrischen Ewson in sein Zimmer, wo er noch die halbe Nacht auf der Flöte tobte, so ließ ich kein Auge zutun und mich erst im Wagen schlafend von dem tollen Abend im Gasthause erholen konnte. Ende von Teil 14.